Hallo, herzlich willkommen zum Antcast Episode 585 und es geht doch. Tja, vieles ist, was das Pixel betrifft, diese Woche geschrieben worden. Alles werde ich gar nicht erwähnen, ja, denn, wie soll ich sagen, manche Sachen sind doch sehr fragwürdig, was da geschrieben wurde. Und die Ankündigung ist wahrscheinlich nicht mehr so lange hin. Von daher warten wir einfach mal ab noch. Ja, allerdings ein paar interessante Sachen sind dann doch noch rausgekommen. Beispielsweise gibt es Gerüchte über ein faltbares Pixelgerät. Noch vor 2022, also quasi noch dieses Jahr. Nur für den Fall, dass jemand ernsthaft momentan das Google Pixel, obwohl der Preis noch nicht bekannt ist, 6 in Betracht zieht. Nicht, dass ihr euch dann ärgert, es könnte tatsächlich sein, dass ein faltbares Pixel-Gerät da noch rauskommt. Ich frage mich sowieso, warum Google immer noch keine richtige Ankündigung gemacht hat. Ich meine, Ankündigungen haben sie ja gemacht, also gezeigt, ne? Also das ist das Google Pixel 6. Ja. Aber so ein konkretes Datum und auch ein konkreter Preis haben sie noch nicht verraten. Ich weiß nicht genau, was da hinter steckt. Falls sich das aber hier als richtig erweist, was ein bekannter Leaker hier losgelassen hat, ja, dass es eben so ein Pixel Fold gibt, so soll das Ding heißen, Pixel Fold, ja, noch in diesem Jahr, dann wird das einige nicht sehr erfreuen. Ja, das muss ich ganz klar sagen. Und diese Ankündigungstaktik, die momentan Google fährt, ist mehr als verwirrend. Ja, mehr als verwirrend. Ich glaube, anders kann man das gar nicht sagen. Also das kann sich als großes positives Ding entpuppen oder als vollkommener Schwachsinn. Auf jeden Fall reicht es schon mal, um die Leute zu verunsichern. Ja, also man weiß jetzt nichts sozusagen und doch alles. Man weiß, was kommt, ja, man weiß, wie es aussieht. Man weiß auch so ziemlich, was es kann, beziehungsweise was es eben an technischen Daten hat. Aber das Wichtigste, der Preis nämlich, ist vollkommen unbekannt und die Spekulationen sind dann natürlich sehr, sehr hoch vom Preis her. Mir hat es fast den Anschein, als ob hier Google wartet, welchen Preis sie denn verlangen können. Ja, so kommt es mir gerade vor. Und das würde nicht gut aussehen, denn eigentlich rechnet jede Fachzeitschrift beziehungsweise jede Fachwebseite, ist ja interessant, also jede Tech-News-Webseite rechnet eigentlich mit so einem Preis von 1.000 bis 1.200 Dollar. Das wäre natürlich vollkommen daneben, ja, ganz klar. Aber offenbar traut man das eben Google so zu. Und wenn das so weitergeht und die Redaktionen das tatsächlich so einordnen, dann werden die das wohl auch, ne, dann für etwas weniger verkaufen, als die Redaktionen das hier beschreien. Und dann ist es natürlich viel zu teuer. Ne? Ja, der Preis. Aber wir sind halt mal realistisch, das hängt halt alles in Relation, ja, ein Porsche 911 in tadellosem Zustand, ja, für 200.000 ist ein guter Preis, für 100.000 wird man schon wieder skeptisch, ja, für 300.000 ist es nicht mehr so gut, weil dann kriegt man was Besseres. Naja, okay, Porsche-Fans werden da wahrscheinlich anderer Meinung sein, aber trotzdem, ja. Und genau so ist es, aber ganz genau so ist es eben auch mit den Geräten. Ja, klar, ein Pixel-Fan wird schon Pixel kaufen. Zumindest wenn er das Geld hat dafür, egal was Google verlangt. Ja, einfach so. Fertig. Ist auch gut so. Aber wenn man dann das nüchtern betrachtet und dann wäre das Gerät für 1.000 € ein absoluter Witz, ein absoluter Witz, da würde ich mich kaputt lachen, ja. Und für 599 € wäre das der mega, mega Überhammerpreis, ja. So, und wenn es zwischendrin ist, je nachdem, wo es halt hängt, dann immer noch gut oder, na, eher nicht, ne? So sieht es aus, weil ganz klar, die Leistung des Gerätes, die übrigens nicht top-notch ist, ja, also die kann nicht anstinken gegen den 699 € Realme beispielsweise oder Oppo etc. Also überhaupt nicht. Nur gibt es da natürlich noch ein paar andere Vorteile, ganz klar. Von daher könnte man den gleichen Preis eben durchaus ansetzen, auch wenn das Gerät mit anderen besseren technischen Daten dann genauso teuer ist, könnte man machen, weil eben wie gesagt andere Vorteile hier noch da sind, aber eben nicht teurer. Ja. Aber ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt. Nur jetzt haben wir noch das Problem mit diesem Foldable Pixel. Ja. Tja. Gut, ich meine, zunächst mal müsste das erstmal bestätigt werden, dass es tatsächlich richtig ist, dieses Gerücht, ja, ein Foldable Pixel. Ich fände das jetzt zu diesem Zeitpunkt, also in diesem Jahr, so ein Foldable Pixel auf den Markt zu bringen, irgendwie blödsinnig, ja, muss ich sagen, weil damit würde man sich selbst und vor allem den Fans gewaltig in die Quere kommen. Ja, also gut, das Gerücht alleine hier ist natürlich schon dazu geeignet, dass die Leute möglicherweise sagen, und ich habe ja auch schon gewarnt, ja, okay, dann warte ich jetzt erst nochmal mit dem Pixel 6. Ne? Nicht, dass das Pixel Fold rauskommt, sofern man das haben möchte. Ich möchte ja auf keinen Fall ein Fold-Gerät haben, irgendwas, ja, weil ich möchte ein vernünftiges Display haben, ja, und ihr kennt das ja, ne? Und nicht diese Displays, wo man mit dem Fingernagel einen Kratzer rein oder eine Vertiefung eine dauerhafte reinmachen kann, ja, und ja, ist halt so. Gut, jetzt wissen wir nicht, ne, was kommt, was wird, und das ist natürlich auch nicht gerade sehr, positiv für diesen Pixel 6 Launch dann, ja. Also, wow. Ich bin not amused über diese News. Amazon möchte hingegen morgen übrigens seine neue Echo-Gerätelinie vorstellen. Schon wieder. Es kam doch jetzt erst eine neue Echo-Linie raus, naja, zumindest bei uns hier. Und jetzt soll schon wieder eine neue kommen. Ja, hier sind so gut wie keine Gerüchte zu finden. Ja. Es scheint wohl darum zu gehen, Kindle-Hardware, Ring-Security-Kameras und natürlich die Echos, die dort dann eben ja, überarbeitet werden oder wie auch immer anders gemacht werden. Ja. 28. September, 9 Uhr morgens Pacific Time. Keine Ahnung, was das bei uns ist. Ja. Ich meine, 2021 und das Internet hat sich immer noch nicht geeinigt auf eine gemeinsame Zeit. Ist schon traurig, aber ja, ist auch mal wieder bezeichnend für die Menschheit. Jeder will seinen eigenen Scheiß eben machen. Ne? Und ja, ich meine, wir haben eine Weltzeit, UTC, ja, aber wen interessiert es schon? Ne? Die eigene lokale Furzzeit ist immer wichtiger als die Weltzeit. So, wer die echte Zeit dann wissen will, ja, Internet, Umrechner, Zeitumrechner, und dann werdet ihr die entsprechenden Sachen finden. Gut. Ja, ihr merkt schon an meinem Tonfall, ich bin diese Woche nicht ganz so naja, wie soll ich sagen, begeistert, euphorisch bei der Sache, einfach, was sagen wir, weil eben die Nachrichten, die wieder im Android-Bereich hochkamen, jetzt nicht so zahlreich waren und ich habe wieder massive Probleme gehabt, irgendwas Vernünftiges zu finden. Ja. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als Litauen vor chinesischen Smartphones gewarnt hat, vor Huawei und Xiaomi. Ja. Die hätten Spionage-Dinger drin. Ja, nein, halt, Moment, es geht da um Zensurfunktionen und Schwachstellen. Ja. Zensurfunktionen, wo China bestimmen kann, was ihr mit euren Handys sagen und machen könnt. Ja. Also, ich meine, das würde man ja schon merken, wenn ihr auf irgendeine Internetseite geht, auf Twitter oder sonst irgendwas, und ihr könntet auf einmal bestimmte Worte nicht schreiben, nicht abschicken. Ich weiß nicht, wer solche dummen Aussagen überhaupt macht. In dem Fall hat der Vize-Verteidigungsminister von Litauen den Verbrauchern empfohlen, keine neuen chinesischen Mobiltelefone zu kaufen. Ja, aber ja, was hätte ich auch an nicht anders erwartet von Litauen, ne? Also sind wir auch nicht besonders gut Freund, ne, mit China. Aber ich habe wenig Hoffnung übrigens für China, ja, weil, ne, alle hauen da drauf, ist ja auch praktisch, ne? So, immer feste drauf, die sind weit weg, mit denen kann man es ja machen, ne? So lange bis sie zurückschlagen, dann geht es uns aber ganz übel, ne? Dann können wir gucken, was wir machen, aber das scheinen die nicht zu kapieren, wie das läuft, ne? Ich meine, vielleicht haben die immer noch die Idee, dass Europa in Europa noch irgendwas funktionieren würde, wenn China uns die Chip-Produktion komplett verweigern würde, beziehungsweise die Lieferung komplett verweigern würde. Ja, könnte man den Laden zumachen. Kann die Polizei noch nicht mal mehr ein Funkgerät für ihr Digitalfunk bauen, oder einsetzen. Die gibt es ja dann gar nicht mehr. Vorbei. Ja. Schon witzig, aber wie heißt es, man soll nicht am Ast sägen, auf dem man sitzt. Ne? Das ist eine ganz, ganz schlechte Idee. War schon immer so. Also von daher, die Aussage hat mich nicht weiter verwundert und ja, unterstreicht natürlich dann das Bild, was auch mir vorschwebt hinsichtlich der Parteilichkeit gegenüber China. Oh, da kann man alle möglichen Richtungen finden, also von verhaltener, richtiger Kritik, ja, gibt durchaus einige Punkte, die kann man ansprechen, die könnte man dann auch in vernünftigen Gesprächen miteinander auf die Tagesordnung bringen, ja, bis hin zu offenem Rassismus gegen China. Ja. Und das ist natürlich starker Tobak, da klinke ich mich dann aber auch aus, sobald es so anfängt, weil das dann auch nichts bringt. Ja. Xiaomi Schwachstellen, ja, zeigt mir mal ein Gerät, wo keine Schwachstellen hat. Die Spy-Software der USA auf Geräten mit Google-Betriebssystem und auch mit Apple-Betriebssystem ist eigentlich allgemein bekannt. Die Gesetzeslage in den USA ist ganz klar, das, was man China vorwirft, ist in den USA ganz klar. Die Firmen sind verpflichtet, mit den Geheimdiensten zusammenzuarbeiten, aber ohne Wenn und Aber. Das wird auch unterstrichen mit immer wieder die sogenannten Gag-Orders. Wenn solche Abfragen, solche Zwangszusammenarbeiten stattfinden, dann darf diese Firma darüber nichts sagen. Die darf weder das Bestätigung noch dementieren. Die darf gar nichts darüber sagen. Ja, Maulkorb. In real, ja, ist aber gang und gäbe. Das ist halt alles, was die nationale Sicherheit der USA betrifft, ist eben anders einzuordnen. Und da gibt es kein Wenn und Aber, wenn da sich eine Firma verweigert. Das gilt auch für Google, das gilt auch für Apple. Wenn sich da eine Firma verweigert, dann könnten die sogar strafrechtlich unglaubliche Sanktionen bekommen und bis hin zu Inhaftierung der Verantwortlichen. Ganz bitterer Ernst. Nur man scheint es wohl einfach zu akzeptieren, weil, ne, das sind die guten TM, ne? Also bei der einen ist die Spy-Software bestätigt und man hat offenbar nichts dagegen, ja, weil es ja die, die Guten sind. Und bei der anderen wird vermutet, ja, dass es möglicherweise so ist. Beweise hat man keine, aber ja, vielleicht so ist. Und dann wird davor gewarnt. Ja, so einfach ist es. Ihr merkt wieder, ich bin wieder sehr sarkastisch heute unterwegs. Weil ich, mir fehlen eigentlich die Worte, für so, um so einen Scheiß zu konventieren. Ne? Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also diese Zensurfantasien, die da haben, das ist schon frappierend. Ne? Man wirft also vor, dass Xiaomi zensieren kann. Wie soll das ausgehen? Ich glaube, das würde jeder User merken, wie gesagt, wenn der was gegen China schreiben würde und das Gerät würde dann das verweigern, das abzuschicken. Ich meine, das würde man ja merken. Ne? Ich darf mal einen Teil aus diesem Bericht von Heise vielleicht zitieren, ausnahmsweise, weil es da geht es ja um wirklich wichtige Sachen. Ja. Da wird behauptet, dass mehrere Apps auf dem Smartphone inklusive dem vorinstallierten Mi-Browser regelmäßig eine Liste mit verbotenen Schlüsselwörtern herunterladen. Ja. Und wenn dieser Inhalt, den der Nutzer herunterlädt, Begriffe aus der Liste enthält, wird er blockiert. Also dieser Inhalt. Ja, dann würde ich einfach sagen, probiert es einfach mal aus. Ne? Ja. Und wenn das eine Unterscheidung ist, wenn es dann eine Unterscheidung gibt, also für das Gerät in China zu benutzen und dann zensiert das Teil und Geräte außerhalb von China zu benutzen und dann zensiert es nicht, dann hat das Litauen nicht zu interessieren. Das hat, ne, also muss ich ganz klar sagen. Also da geht es dann um andere Sachen, ja. Das muss man nicht gutheißen, ja. Aber das betrifft uns erstmal nicht. Ja. Und dann bei uns vor diesen Smartphones zu warnen, ist ja vollkommen sinnlos. Vollkommen sinnlos. Ja. Im Gegenteil, da müssten die Leute in China warnen vor diesen Handys. Ja. Nicht uns. Weil wir werden ja offenbar nicht zensiert durch diese Geräte. Ja. Inhaltsfilterfunktion. Oh. Egal. Also, es wird gewarnt vor Xiaomi-Telefonen und Huawei natürlich, ne, das ist ja ganz klar. Aber nicht nur das, haltet euch fest, jetzt wird ernsthaft erwogen in den USA, die ehemaligen Tochtergesellschaften, die aber ausgegliedert sind und nicht mehr jetzt zu Huawei gehören, auch zu verbieten. Also Honor ist schon wieder in Gefahr. Angeblich, laut einem Bericht, ist Honor nur deswegen noch nicht auf der Sanktionsliste, auf der Verbotsliste, ja, weil sich die verantwortlichen Stellen der US-Regierung nicht einigen können, wie und wann das gemacht wird. Ja. Ich muss schon sagen, also ich weiß nicht, wohin das noch führen wird. Ja. Also diese Willkür ist schon frappierend und es zeigt, dass bei uns auch die freie Marktwirtschaft reine Makulatur ist, ja, und nur so lange aufrechterhalten wird, wie es für die eigenen Interessen auch gut ist. Und ansonsten hat dieses Gefasel von freien Märkten oder ähnliches null Bestand, ja, überhaupt keinen Sinn, denn für mich ist das eine reine Kapitulation. Man kommt, ja, ich würde mal sagen, dem technologischen Standard der Massenproduktion in China nicht mehr hinterher und versucht es dann mit unfairen Mitteln, ja, den eigenen Markt zu schützen. Tja, ich weiß nicht, wie lange sich China das noch gefallen lässt. Und es ist immer wieder interessant, wie ruhig und besonnen diese Leute agieren, obwohl sie so angefeindet, diskreditiert werden und öffentlich an den Pranger gestellt werden von anderen Regierungen. Die Welt kann echt froh sein, dass ich nicht einer von den beiden bin. Weil ich würde mir das nicht gefallen lassen. Und zwar definitiv nicht. Aber ich weiß nicht, wie lange sich China das noch gefallen lässt. Anders als Russland hat China nämlich durchaus eine Möglichkeit, das würde sie selbst zwar auch schädigen, aber ich glaube, die könnten das intern durchaus besser verkraften als der Westen, wenn die nämlich die Produktion komplett oder die Lieferung von Elektronikbauteilen nur für einen Monat mal komplett aussetzen würden. Boah, dann würde bei uns so ziemlich alles zusammenbrechen. Das hat man gesehen. Alleine schon, dass einige Wochen die Schifffahrt nicht richtig funktioniert hat in der Corona-Pandemie zwischen China und dem Westen, hat schon gezeigt, was das alles auswirkt. Wir hatten noch nicht mal mehr eine Schutzmaske, ja, weil die nämlich alle in China produziert werden. Tja, ne? So sieht es aus. Nun denn, also, es gibt noch eine frohe Nachricht, meiner Meinung nach. Die politische Gefangene, nämlich die Huawei-Finanzchefin, mit der übrigens die Huawei-Krise auch richtig begann, ja, die ist jetzt freigelassen worden. Meng Wanzhou, heißt sie, glaube ich, Meng Wanzhou, sehr schwierig auszusprechen, ja, die wurde mit einem Deal der US-Regierung jetzt auf freien Fuß gesetzt. Und auch das zeigt einiges an den Intentionen. Also entweder ist die Frau schuldig, dann kann man sie nicht mit dem Deal einfach so freilassen, oder sie war nie schuldig, ja, und jetzt hat die US-Regierung wieder irgendwas bekommen, was sie gerne hätte, und dann lassen sie die halt mal frei. Es ist sehr interessant, ja. Aber ich bin trotzdem froh für die Frau, dass sie jetzt endlich raus ist. Übrigens, Kanada hatte ja so als Vasall der USA, jetzt habe ich aber heute wieder einige Sprüche, vergiss das. Vergiss es. Also, als netter Partner der USA haben die ja diese Huawei-Finanzchefin festgehalten, und da hat ja natürlich dann USA einen Auslieferungsantrag gestellt, ja, und den haben die jetzt offenbar zurückgezogen. Das heißt nicht offenbar, sondern die haben den zurückgezogen, und sofort flog die Huawei-Finanzchefin dann natürlich auch aus und ist schon in China gelandet, wo sie sehr stark gefeiert wurde, was ich auch verstehen kann, ja, und wurde groß begrüßt auf dem Flughafen. Bis zum 1. Dezember 2022 ist das Verfahren erstmal auf Eis gelegt. Da gibt es einige Verpflichtungen, zum Beispiel hat sie sich verpflichtet, nicht der Darstellung einzelner Sachverhalte durch die US-Seite zu widersprechen. Okay, also das heißt, sie muss die Schnauze halten. Und das wird sie sicherlich nicht machen, weil sie ist jetzt in China, und also ich würde jetzt da mal, ne, so langsam den Stinkefinger Richtung USA hochreißen. Ne? Ja, ganz einfach. Wow, ich bin heute wieder so richtig geladen, ja, angesichts, wie sagt man, dieses unmöglichen Gebaren gegenüber den chinesischen Smartphone-Firmen. Es ist frappierend, was da abgeht, und ich weiß nicht, wie lange man noch Realme, Xiaomi oder sonstiges einfach so kaufen kann. In den USA wird es eh schon schwierig, aber ich hoffe, dass sich da Europa noch ein bisschen zurückhält. Bisher sieht es aber nicht so aus. Mal gucken, wie es jetzt wird mit der neuen Regierung dann. Kurz, Finanzchefin von Huawei ist frei. Jubeltrubel, Heiterkeit. Ganz einfach. Litauen warnt vor chinesischen Smartphones von Huawei und Xiaomi. Gelächter. ja, und die USA überlegt, auch die Geräte der Tochterfirmen wie Honor zum Beispiel zu verbieten. Fassungslosigkeit. Stattdessen kommt natürlich die Hightech weiterhin aus China. Realme UI 3.0 auch zum Beispiel als Weiterentwicklung von den Oberflächen für Android sehr, sehr interessant. Realme ist übrigens jetzt der sechstgrößte Smartphone-Hersteller weltweit. Gut, mein Platz 6 ist jetzt, ja, ne, also nicht das Treppchen oder so, aber immerhin, ja. Dennoch ist dieses Realme UI 3.0 das im Oktober herauskommen soll, eine ganz interessante Geschichte. Da wird wohl einiges wieder überarbeitet zu sehen sein. Ja, logisch auch. Ja. Und ich finde diese Entwicklung gerade bei Realme nicht schlecht. Übrigens, Oppo und OnePlus will ja seine OSs, also seine Betriebssysteme sogar zusammenlegen. Ja, also wer es noch nicht weiß, Oppo und OnePlus ist im Prinzip, ne, also verbandelt. Ja, und die wollen jetzt auch ein gemeinsames System machen. Ja, und Realme möchte jetzt mit dem UI 3.0 auch ein Zeichen setzen, ja, dass sie die Alternative haben im chinesischen Betriebssystemmarkt sozusagen, die voll kompatibel sind mit dem Standard Android. Ja, das muss man dazu sagen, weil es gibt ja auch noch das Harmony OS von Huawei, aber das kann man nicht als 100% kompatibel sehen. Ja, es ist kompatibel, aber es wird nicht als Android vermarktet, sondern eben als Harmony OS, während die Realme UI durchaus Android ist, ja, und auch dann entsprechend Zugang hat und so weiter zu den Play Store. Ja, also es tut sich was und das kann nur gut sein, wenn da weiterentwickelt wird. Denn die Realme-Geräte sind ja sehr beliebt und jetzt muss halt auch geschaut werden, dass die beim Betriebssystem, bei der UI eben auch immer aktuell sind und auch verbessert werden. Es gibt nicht wenige Leute, die sagen, ja, die Geräte sind super gut, aber so ein paar Verbesserungen auf Betriebssystemebene müsste man noch einbauen, ja, oder ändern, damit das Gerät auch von der Softwareseite her top mithalten kann mit den Standardgeräten, sage ich mal. Ja, wie schlimm sowas ist, ja, wenn alleine Entschuldigung, alleine sich bestimmte Chips, Computerchips verzögern oder bei der Auslieferung, das sieht man ja jetzt. Ja, High-End-Grafikkarten, die Preise steigen ins Verrückte, ja, und trotzdem kriegt man keine. Konsolen können nicht in Stückzahlen, die gewollt sind, produziert werden, weil einfach die Teile fehlen. Und das dreht sich jetzt hauptsächlich um die Computerchips. Ja. Von den anderen zigtausenden von Bauteilen, also Widerstände und Kondensatoren, ja, da braucht man erst gar nicht anfangen davon zu sprechen. Ja. Wenn das wegbrechen würde, das wäre eine Katastrophe. Da könnte gar nichts mehr produziert werden. Ja. Kein Witz, ist vorbei. Ja. Die Computerchips, die kommen noch nicht mal aus China. Das hat halt, also die meisten jedenfalls, die kommen nicht aus China, um die es jetzt gibt. China, ja. Um die es jetzt geht. Ja. Die werden meistens in Taiwan hergestellt und auch in Südkorea. Aber auch da gibt es halt massive Probleme momentan. Und der Chipmangel ist eben ein weltweites Phänomen. Und jetzt haltet euch fest, wenn also jetzt bestimmte Chips bestellt werden, die sehr, sehr wichtig sind und weit benutzt werden, dauert es 21 Wochen, bis die geliefert werden. 21 Wochen. Ihr könnt euch also vorstellen, wie schlimm das ist, wenn eine Firma jetzt zum Beispiel ein neues Produkt auf den Markt bringen will, und hat noch nicht die nötige Anzahl der Chips vorrätig. Dann müssen die jetzt Sachen verschieben, ja, weil eben sie nicht genug Bauteile haben können. Ja. Und man schätzt, dass 110 Milliarden Verluste allein in dem Verkaufsbereich, ja, von neuen Produkten existiert oder auftreten. Ja. Das wird vorhergesagt von Analysten. Und das ist schon eine extreme Zahl. Tja, das ist wirklich eine üble Sache und das wird sich auch noch auswirken auf verschiedene Geräte. Ja, also es haben ja schon Fachleute gesagt, also jetzt das Smartphone kaufen, denn das wird nächstes Jahr erstmal die Preise nach oben treiben. Ja, jetzt weiß ich, warum Google noch wartet, ne? Ja. Die Preise nach oben treiben und auch die Verfügbarkeit wird sehr, sehr stark eingeschränkt werden. Und frühestens 2023 kann es dann wieder richtig rund gehen, wenn alles klappt. Ja, wenn alles klappt. Und das sieht man ja auch 21 Wochen. 21 Wochen, Leute, das sind 21 Uncast-Folgen. Ja. Das heißt, wenn jetzt eine Firma was bestellt, um ein neues Gerät beispielsweise zu produzieren, dann müssen die 21 Uncast-Folgen warten, bis sie die Chips bekommen. Wow. Das ist übel. Sehr übel. Um es mal deutlich zu sagen. Ne? Naja. Ja, okay. Dann. Ja, eben wegen der Xiaomi-Geschichte. Ja, Xiaomi, ne? Wird ja von Litauen für alles Mögliche beschuldigt. Ne? Xiaomi stellt also jetzt klar, dass sie keine Benutzerrechte und oder EU-Regularien verletzen, ja, und sich eben alles hier sich an die Gesetze von den entsprechenden Märkten halten, ja, und das glaube ich denen auch tatsächlich, denn alles andere wäre natürlich auch schon aufgefallen, wenn das außerhalb von China irgendwie gemacht würde. Mich würde mal interessieren, es gibt ja hier einige Leute, die die Geräte von China importieren, ja. Da ist aber wohl auch noch nichts groß aufgefallen, ja, hinsichtlich Zensur oder Ähnlichem, weil hier Litauen ja sagt, also die Funktion ist deaktiviert in den Geräten von Litauen. Das impliziert, dass diese Funktion aktiviert wäre in China. Und wenn man ein Gerät kauft für den chinesischen Markt, das also quasi direkt importiert wird, noch nicht mal ein OS drauf hat, das jetzt für ein bestimmter ausländischer Markt gedacht ist, sondern nur eine englische Version quasi drauf hat, dann müsste dort ja diese Sperre oder diese Zensurfunktion aktiviert sein. Bekannt ist da aber nichts von Usern, die sich da beschwert haben darüber. Das ist schon seltsam. Naja. Tja, Nebelkerzen, Nebelkerzen. Die EU-Kommission hat dann auch ihre eigenen Probleme, ja, und zwar möchte die jetzt endgültig alle Ladegeräte aus den Smartphone-Verkaufseinheiten rausnehmen. Das heißt, keine Smartphones mehr mit Netzteil. Nur separat, wenn man es braucht. Auf der einen Seite okay, ja, ich kann schon verstehen, woher der Wind da weht. Auch ich habe hier so für 10, 12 oder noch mehr Ladenetzteile, USB-Ladenetzteile. Früher war mal so, da hieß es nur dieses Ladegerät nutzen für dieses Gerät. So. Jetzt wird das natürlich über den Haufen geworfen. Jetzt soll man ein Ladegerät für alles nutzen. Okay, mache ich sowieso. Ich habe hier, also tatsächlich ist es so, dass die Ladegeräte, die mitgeliefert werden, fast nie im Einsatz sind. Ja, ich habe ein Schnellladegerät, das bei meinem Honor View 20 dabei war. Ja, das kommt aber nur im absoluten Notfall zum Einsatz, wenn ich wirklich null Zeit habe. Ja, dann wird daran was angeschlossen. Und dann damit er schneller lädt, aber das passiert extrem selten. Ja. Und dann habe ich hier, wie ich das ja auch schon gesagt habe, und so wie auch hier zum Beispiel der Spike, das in der Community mal geschrieben hat, habe ich hier dann ein Gerät mit moderater Ladespannung, also zu 2,1 bis 2,4 Ampere maximal. Das ist schön für heutige Verhältnisse schön gemächlich. Und daran werden alle Geräte angeschlossen, egal ob USB-C oder Mini-USB oder Micro-USB, alles wurscht, kommt alles hier an den USB-A-Stecker auf, mit dem Ladekabel auf, dann die entsprechende den entsprechenden Ladeanschluss. Ich habe auch etliche Micro-USB zu USB-C-Adapter, die werden auch rege genutzt. Also im Prinzip werden meine ganzen Geräte so geladen halt, ja. Und von daher kann ich das natürlich, also für mich ist es total egal, ob da ein Netzteil drin ist oder nicht. Und für die Umwelt ist es natürlich deutlich besser, wenn kein Netzteil drin ist, das bei mir dann hier in der Schublade verrottet. Ja. Aber, Moment mal, hoppla, verrottet? Also bisher habe ich ja Glück, dieses billiges China-Ladegerät, ja, Multifunktionsladegerät, das ich da hab, ja, ne, funktioniert schon seit, ich weiß nicht, wie vielen Jahren einwandfrei. Also das sind zig Jahre. Also wirklich, ich glaube, Moment mal, ich meine, es muss mindestens 6 oder 7 Jahre alt sein. Das Netzteil. Also dieses Multiladegerät. Ja. Und mit dem wird fast alles geladen, jeden Abend. Ja, das Ding ist super, ne? Ja, was hat es gekostet? Ich glaube, knapp 20 Euro. Ja, knapp 20 Euro. Und zu damaligen Zeitpunkt war es super billig. Und das hat 8 Ladeanschlüsse drin. Ja. Von 2,4. Ja, genau, 2,4, 4 1 Ampere und 2 1 Ampere, genau, richtig hier, genau. Nein, Moment. Ja, 2,4, 4 1 Ampere und 2 500 Milliampere Lade-Dinger. Wobei, das ist alles Mumpitz. Ich habe das Gefühl, die haben alle gleiche Ladekapazität. Es geht bei allen gleich schnell. Tja, so ist es. Aber was ich damit sagen will, ist halt klar, ich würde das nicht als Kaufkriterium sehen. Aber Leute, es gibt eben Menschen, die kaufen sich zum Beispiel das erste Mal ein Smartphone. Die müssen sich jetzt nochmal separat ein Netzteil zulegen, was natürlich schon ärgerlich ist, ja, und gleichzeitig ist es für die Hersteller, ich weiß nicht, ob die Hersteller das so verstehen, wie das normalerweise funktioniert, ich meine, so wie sie es gern hätten, ist klar, die verkaufen das Gerät für so und so viel Euro, ja, und dann verkaufen sie natürlich ihren Netzteil für das Gerät mit dazu. Und dann sind es nochmal zusätzlich Euro. Hm? Wunderbar. Finde den Fehler. Genau. Jemand, der sich auch nur grundlegend auskennt und sich ein paar Gedanken macht, da holt sich natürlich ein Universalnetzteil mit mehreren Anschlüssen, damit er auch vorbereitet ist, für mehrere USB-Geräte zusammenzuladen. Ja, anstatt sich das Gerät von dem Hersteller zu holen. Und das heißt, es wird für die Hersteller dann eben weniger, als die Rechnen Geld bringen. Ja. Für die Umwelt, ich denke, ja, ein bisschen was wird schon ausmachen. Ich glaube aber nicht, dass es so viel ausmacht, wie sich die EU-Kommission das gerne ausmalt. Weil letztendlich gibt es eben auch die Leute, und das ist ja das Paradoxe daran, also entweder macht die Firma zusätzliches Geld, dann ist es für die Umwelt nicht gut, weil das sind hauptsächlich die Leute, die dann diesen Warnhinweisen tatsächlich glauben, wo steht, nur mit dem Originalnetzteil laden. Also solche Aufschriften gehörten eigentlich verboten, weil das ist Irreführung. Das ist irreführend, das stimmt so nicht. Diese Anschlüsse sind genormt. Und wenn das Gerät beschädigt würde, wenn man das an ein anderes USB-Ladegerät der gleichen Norm anschließt, ja, dann wäre das ein Mangel an diesem Gerät. Sowas dürfte gar nicht verkauft werden. Auch jetzt nicht. Ja, und da sind wir wieder, ne, bei dem Punkt, wo das Ganze wo dann ein Schuh draus wird. Ja. Naja, egal. Wie auch immer, die Umwelt, wie stark die dadurch entlastet wird, ist noch fraglich, weil es halt schon einige Leute geben wird, die sich dann doch wieder ein spezielles Netzteil für das Smartphone dann holen, weil sie Angst haben, ne? Wegen den Warnungen oder so. Aber auf der anderen Seite, ja, wird sich das eben dann verteilen. Ja, und leidtragend sind eben die Leute, die einfach ein neues Gerät kaufen und das zum Beispiel neu einsteigen da und dann eben sich da vielleicht auch nicht mit auskennen. Dann kaufen die das Gerät, dann packen die das aus und dann, ne, kommt das große Erwachen, das können wir uns noch mal laden. Das ist auch, also meiner Meinung nach, nicht sehr verbraucherfreundlich. Ja. Tja, aber okay, vielleicht muss die EU dann auch noch so ein bisschen so millionenschwere Aufklärungskampagne machen, ne? So von wegen, Leute, ihr braucht nicht den Mumpitz zu glauben, was die Hersteller da schreiben. Ihr könnt ein Universalnetzteil nehmen, USB-Netzteil und zack, dann funktioniert es auch. Und dann hilft es vielleicht den Leuten. Naja, wenn sie keins haben, hilft es eben doch nicht. Weil, ja, die dann eben auch eins kaufen müssen. Blöd. Das Xiaomi 12, um jetzt zum ganz anderen Thema zu kommen, das Xiaomi 12, das hat ein interessantes Display. So soll es jedenfalls sein und auch sehr leistungsstark sein. Hätte ich auch gar nicht anders erwartet. Die Frage nur ist, zu welchem Preis? Man geht fest davon aus, dass das erste Gerät sein wird mit einem Snapdragon 898 ja. Und einem AMOLED-LTPO-Display E5 von Samsung mit einer 2K-Auflösung. Ja, und 120 Hertz Bildwiederholfrequenz. Und es wird auch gemunkelt, dass es das erste Smartphone von Xiaomi ist mit 200 Megapixel Kameraauflösung. Da möchte ich allerdings noch ein Fragezeichen hinten dran setzen, ob das wirklich so ist. Ja. Denn Xiaomi hat schon klar gemacht, dass, ich weiß nicht, wo die diese Rechnung dann herhaben, also es hat also eine Triple-Kamera und alle drei Sensoren haben 50 Megapixel. Ja, und damit kommt man natürlich nicht auf 200 Megapixel. Klar, selbst wenn die zusammengefasst würden. Also. Das ist noch mit einem Riesenfragezeichen versehen, ob da jetzt wirklich eine 200-Megapixel-Kamera drin ist oder drei Sensoren mit jeweils 50 Megapixel. Jedenfalls soll ein fünffach optischer Zoom drin sein. Optischer Zoom, ja, und eine Telefotolinse, wenn die tatsächlich auch 50 Megapixel hat, dann muss ich sagen, wäre das eine fantastische Sache. 50 Megapixel mit fünffach optischem Zoom. Wow, das wird wirklich der Hammer werden dann. Die anderen Sachen, okay, LPDDR5 RAM für ein Top-Gerät, kann man das fast schon voraussetzen, ja, aber beeindruckender 8533 Megabit pro Sekunde, ja, gegenüber dem Vorgänger mit 6400 Megabit pro Sekunde. Das heißt, hier wird sich sehr viel tun in Sachen Geschwindigkeit, schon alleine wegen dem RAM. Ohne dass hier überhaupt der Prozessor erstmals eine Rolle spielt. Ja, alleine schon wegen dem ultraschnellen RAM-Zugriff wird die Performance deutlich besser sein als bei dem Vorgängermodell. Ihr seht, es ist noch viel rauszuholen aus den Geräten. Abrunden soll das Ganze dann IP68 Rating, ja, gegen also Wasserschutz und so weiter. Und ja, MIUI 13 soll dann ebenfalls drauf sein, basierend auf Android 12 aus dem 50 Watt Wireless Charging. So, mal sehen also, was dann von den Gerüchten übrig bleibt, wenn es dann soweit ist. Dauert ja noch ein bisschen. Naja, gut. Übrigens kam noch ein anderes Gerät raus. Das Civi-Phone, aber ich glaube, das sage ich euch nächste Woche mehr davon, denn da muss ich selbst mich noch ein bisschen rein versetzen in Xiaomi, was sie damit bezwecken wollen. Es scheint wohl ein Mid-Range-Gerät zu sein, ja. Aber diese neue Linie Civi, bei uns kommt es ein bisschen komisch rüber. vielleicht wird es auch Civi ausgesprochen. Ja. Aber da muss ich erst noch gucken, habe ich noch nicht ganz so kapiert. Ja, ist schwierig. Ja, ja, Honor, die haben wahrscheinlich jetzt erst erfahren, dass sie möglicherweise wieder Probleme kriegen und vielleicht schon bald wieder gebannt werden in den USA. Die haben trotzdem mal das Honor Pad V7 herausgebracht. Auf das war ich ja auch gespannt. Denn es hat ein spezieller Chip, der MediaTek Companio 1300T. Also das V7 Pro Sports hat dieses drin. Das normale Honor Pad V7 ohne Pro hat den Companio 900T Chip drin. Aber auch eben von MediaTek und diese Companio Chips, die sind speziell für Mobile Computing und für Tablets gemacht. Leider hat man in der Praxis eben die jetzt noch nicht gesehen im Einsatz, warum die sich besser eignen dafür. Da muss hier vielleicht in der Praxis noch ein bisschen was gezeigt werden, warum das da ein Vorteil sein soll. Hier kommt LPDDR5 RAM zum Einsatz, ein UFS 3.1 Storage ist auch nicht so schlecht. 2K Auflösung und 120 Hertz Bildwiederholfrequenz. Bei diesem 900T, ja. Und da das entspricht also einer Mali G68 GPU, ja, und 6 ARM Cortex A55 sowie 2 ARM Cortex A78 für die schnellen Zugriffe. Also gut, hört sich doch schon mal bodenständig an. Das Pro wird dann eventuell, das kann ich noch nicht genau sagen jetzt, etwas besser sogar noch ausgestattet sein. Das Honor Pad V7 gibt es jedenfalls für chinesische Währung umgerechnet in Dollar, muss ich sagen. Das kann sich bei uns also etwas unterscheiden. Die Wi-Fi-Version, die große Wi-Fi-Version mit 8 GB und 128 GB Storage für $355, und das ist ja sehr, sehr gut für ein Tablet, ja, sowohl vom Preis her als auch von der Ausstattung. Die 5G-Version gibt es zumindest in der Liste, die ich jetzt hier vorliegen habe, nur mit 6 GB und 128 GB Storage für $402. Es gibt noch eine kleine ohne 5G, nur mit Wi-Fi, aber mit derselben Ausstattung wie das 5G-Modell für €309. Dollar immer, sorry, nix Euro, Dollar. Und auch diese Preise, wie gesagt, also sind die chinesischen Preise. Normalerweise sind die auf dem europäischen Markt dann doch ein bisschen höher angesiedelt. Ja. Ich finde es trotzdem sehr interessant. Magic Pencil soll es dann auch für $85 geben. Den Preis finde ich eigentlich schon wieder ein bisschen hoch. Ja. Aber okay. Naja. Das Zubehör macht's halt. Ne? So. Also vom Pro habe ich jetzt hier noch nichts weiter vorliegen, außer eben, dass der ein Ah, Moment mal, doch ein 1300T-Chip drin hat, aber ich kann mich mal durchklicken. Das ist genau, das ist ja schon draußen, das Pro-Modell, weiß gar nicht, wo ich meinen Kopf hatte heute wieder. Das Pro-Modell ist ja schon draußen, zumindest in China. Und da habe ich aber jetzt auch keine Daten vorliegen. Mensch, was ist das denn hier für eine, für ein Saustall hier? Ja, sorry, Leute. Die Tech News Redaktion haben irgendwie auch keinen richtigen Bock gehabt. Irgendwie diese Woche, keine Ahnung. Wahrscheinlich haben die sich auch die Schnauze voll. Aber eins habe ich noch: das Oppo K9 Pro. Ja, Oppo K9 Pro. Nicht Oppo, sondern Oppo K9 Pro. Ja, kommt mit dem Dimensity 1200er Chip. Was mir persönlich sehr gut gefällt, 60 Watt Fast Charging. Da bin ich auch mal gespannt. Dieses K9 Pro sieht relativ cool aus, meiner Meinung nach. Und naja, gut, was heißt cool? Also das Kamera-Array. Ansonsten sehen ja die Smartphones eh alle gleich aus. Aber hinten dieses Kamera-Array mit einem schönen Aufdruck. Ja, das sieht richtig cool aus und hat 6,43 Zoll Display mit Full HD Plus Auflösung, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, 180 Hertz Touch Sampling Frequenz, DCIP Free Color Space, das heißt, ja, das ist ein echtes Echtfarbengerät, ja, nix Falschfarben, ne? Ja, auch, wie nennt sich das? Vivid Colors genannt, heißt übersetzt Falschfarben, ist niemals so wie die Natur. Und entsprechend dann wird das Gerät auch geeignet sein, für Filme so anzugucken, wie sie gedreht werden. Denn das ist das offizielle Verfahren, Bildverfahren, das genutzt wird, oder Colorverfahren in der Filmindustrie beispielsweise. Und auch eigentlich überall, wo man auf vernünftige Farben auch Wert legt. Und die vernünftigen Farben, das sind die, wo die Leute dann sagen, da hat ihr einen Rotstich hier. Nee, das ist die Realität, so sieht es aus, ne? Kein AMOLED-Blaustich. Gut, dann hat das hinten eine Triple-Kamera, 64 Megapixel Hauptsensor, 8 Megapixel Ultraweitwinkel und 2 Megapixel Makrokamera. Die Makrokamera ist eigentlich, naja, okay, lassen wir es mal. Selfie-Kamera, 16 Megapixel, Front-Facing natürlich und 4500 mAh Akku. Wie schon erwähnt, 60 Watt Fast-Charging, für den, der es wichtig findet. Er hat eine, wie nennt man das? Weber Chamber Cooling. Ich probiere es jetzt gar nicht zu übersetzen heute. Ja. Weber Chamber Cooling System drin. Ja, das eben bis zu 17 Grad Temperatur abführen kann. Das ist schon was wert dann. Kommt in Obsidian Black oder Glacier Blue. Glacier Blue sieht richtig cool aus. Und es gibt Versionen mit 8 GB, 128 GB Storage und 12 GB und 256 GB Storage, dann merkt ihr, dass das auch schon als besseres Gerät angesiedelt ist. Preise habe ich leider noch keine und auch leider nicht, ob das jemals außerhalb von China auf den Markt kommt. Hoffentlich, denn der MediaTek Dimensity 1200 wäre momentan einer der Prozessoren, die auf meiner Wunschliste stehen. So, damit sind wir mit den Newsmeldungen auch durch und ich komme zur App der Woche. Und da ist mir aufgefallen, ich habe noch nie eine Piratensimulation als App der Woche gehabt. Und Schande auf mein Haupt, ich habe tatsächlich den letzten Talk Like a Pirate Day vergessen. Arr, wie konnte denn das passieren? Ja, ich habe mir das extra hier aufgeschrieben. Am 19. September war es soweit, sprich wie ein Pirattag. Ihr Landratten, ihr seid bestimmt schuld, dass ich es vergessen habe. Ja, irgendjemand muss die Schuld geben. Aber deswegen als Wiedergutmachung ein Spiel, ja, das als Piratensimulation ziemlich cool aussieht. Grafisch, muss ich sagen, ist das wirklich äußerst faszinierend für ein Smartphone-Game. Und da geht es richtig zur Sache. Also Schlachten auf See, mit seinen Schiffen natürlich, ja, gnadenlos muss man da andere versenken. Und man hat hier auch ein PvP-System, wo man also gegen echte Spieler online kämpfen kann. Das ist sicherlich auch sehr motivierend, ja, das da dann so zu zocken. Übrigens PvP und PvE. Und die Begriffe, die erinnern mich natürlich auch an ein MMORPG. Und ich würde es schon im weitesten Sinne als solches auch auffassen. Wie gesagt, die Grafik finde ich wirklich ungewöhnlich gut für ein Smartphone. Auch die Kampfphysik, also wie sich das Schiff verhält und wie die Kanonen funktionieren und so weiter, die ist relativ echt. Ja. Und das ist schon Wahnsinn, ja. Mit der Flotte kann man, mit seiner Piratenflotte kann man dann, oder mit seiner Flotte, so, kann man dann Piratenverstecke zurückerobern, ja, und sie zu der eigenen Festung machen, alles Mögliche, ja, und ich bin hier davon wirklich positiv überrascht gewesen. Man kann auch einfach nur durch die Meere fahren und das quasi das Schifffahren tatsächlich so genießen, ja, zwischendurch auch mal ein bisschen was entern, ja, und so weiter. Ich müsste nur noch eine Rumtrink-Simulation geben, dann wäre es eigentlich perfekt, ja. Aber ansonsten kann man auch Städte plündern, Lösegeld fordern, ja, also nicht vergessen, die Gouverneurstochter zu entführen, ne? Und ja, es gibt dann auch noch so Piratentricks, die man anwenden kann, Fahrt mit unter falschen Flaggen, ja, oder macht andere Dinge, die eben euren Gegnern die Haare zu Berge stehen lassen, um sie zu einzuschüchtern, damit ihr in bester Piratenmanier sie versenken könnt, ändern könnt oder was auch immer Schlimmes mit denen anstellen könnt. Die Piraten lassen grüßen. Und das Beste von dem Ganzen ist natürlich, dass das erstmal kostenlos ist zum Herunterladen. Das heißt, da könnt ihr schon etliches machen und euch das richtig angucken, ob euch das überhaupt zusagt. Das finde ich in dem Fall gar nicht so schlecht, ja. Online-Käufe, also In-Game-Käufe sind dann bei Bedarf möglich, ja? Und ansonsten ja, einfach mal ausprobieren, wie gesagt, ist ja kostenlos. Von der Größe her ist es sogar noch relativ gut, was mich wiederum wundert, wegen der schönen Grafik. 51 MB Download-Größe, zumindest mal der Grund-App, ja, das ist schon mal was, nicht schlecht. Aber ich denke schon, dass da noch was nachgeladen wird dann übers Netz. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Ich habe allerdings auch nicht aufgepasst und ja, bei 1000 Megabit ist es meistens, geht es sehr, sehr schnell. Da kriege ich das manchmal nicht mit, wenn ich nicht genau aufpasse. Hm. Aber ja, so dieses typische, übrigens typisches Flair schreibt auch jemand hier in den im Marketplace, ja, erinnert ihn an Piratenspiele von C64. Cool. Aber ich kann euch sagen, die Grafik ist unendlich viel besser und hat auch nichts mit der Retro-Grafik oder sowas zu tun. Das ist hier keine Retro-Grafik. Das ist hier, wow, ne? Das ist irre. Also bis vor kurzem war das noch Heimkonsolen vorbehalten, solche Grafik. Da sieht man mal, wie schnell auch so eine Entwicklung gehen kann, dass man auf einmal sowas auf dem Smartphone hat. Ne? Schon irre. Also, The Pirate nennt sich das Game. Caribbean Hunt. The Pirate Caribbean Hunt. Kostenlos im Play Store zum Download. Damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Wie immer könnt ihr die Links und Informationen zu den heutigen Themen nochmal sehen in den Shownotes. Ja, dort ist auch der Link zur App der Woche. Und irgendwo in eurem Podcast-Player müsst ihr die Shownotes finden können. Dort also draufklicken und schon seht ihr die entsprechenden Verweise. Ja, und damit vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.